1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, freie Themennacht, wie immer. Und wie immer müsst ihr, solltet ihr diese Nummer hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das frage ich jetzt auch gleich die Ronja. Und Ronja ist 17 Jahre alt. Morgen, Ronja. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir? Ich bin schwanger. Ja? Ja. Seit wann? Ich weiß es seit 4 Wochen. Ja. Ja, und das ist ein bisschen kompliziert, weil ich mache gerade mein Abitur. Glaube ich. Und ja, und ich weiß auch nicht genau, von wem ich schwanger bin. Oh, ja, dann wird's noch komplizierter. Ja, deswegen. Also, wie viel kommen denn in Frage? Zwei. Zwei. Also jetzt nicht so viele. Immerhin, zwei. Ja, das ist, also normalerweise mache ich das auch nicht so, aber irgendwie war das in letzter Zeit, weiß ich nicht. Ja, also ungeschützten Geschlechtsverkehr. Nee, das war geschützt, aber ich weiß eben nicht, bei wem das passiert ist. Ja, geschützt kann es ja nicht gewesen sein. Nee, das war mit Kondom, aber ich weiß nicht, bei wem das wirklich geplatzt ist, sozusagen. Ach so, oder ein bisschen was daneben gegangen ist. Ja, anscheinend. Ja. Ich gehe da mal davon aus, dass du keinen festen Freund hast. Nee. Und die beiden Jungs, die in Frage kommen, sind nur so Freunde. Ja, also die kenne ich schon ein bisschen länger, ja. Das ist nicht so, aber naja. Und du hast hin und her überlegt und gerechnet und gemacht und definitiv... Genau, aber das war eben das Problem, dass es wirklich nur einen Tag auseinander liegt mit den beiden. Ja, und du weißt doch nicht, bei wem es eventuell Probleme gegeben hat mit dem Kondom. Nee, eben nicht, weil das ist das Problem, dass ich halt genau an dem Wochenende ein bisschen getrunken habe und dann, naja... Wer weiß denn jetzt, dass du schwanger bist? Mein bester Freund weiß das. Sonst niemand? Nee, sonst niemand. Deine Eltern auch nicht? Also ich lebe bei meiner Mutter, mein Vater, also da habe ich ein bisschen Kontakt mit, aber nicht viel. Mhm. Und dem, also mit dem rede ich eigentlich nicht so über Privates. Ja. Und also meine Mutter weiß das nicht, weil ich traue mich ehrlich gesagt nicht, ihr das zu sagen. Ich wollte gerade sagen, die wird wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn die das erfährt. Bitte? Also ich habe das vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich da mal zum Spaß gesagt, so was wäre denn, wenn ich schwanger wäre. Mhm. Und sie meinte eben, ja, ich würde dich jetzt Mutter-Kindheim schicken und naja. Ja, sagt man aber vielleicht auch so dahin und ist da nicht so ernst gemeint. Oder wie ist denn euer Verhältnis? Ja, eigentlich ganz gut. Also sie hat jetzt einen neuen Freund und ist ein bisschen öfter weg, aber ich rede eigentlich schon über meine Probleme mit ihr. Ja. Aber ich glaube, da wird sie echt nicht tolerant reagieren. Ja, nun ist das natürlich bei der Schwangerschaft immer so eine Sache, das kann man eine Weile geheim halten. Ja. Aber irgendwann geht's nicht mehr. Ja, und mein Problem ist eben, ich habe jetzt ungefähr noch eine Woche Zeit, um halt eine Abtreibung durchzuführen. Mhm. Aber ich weiß wirklich nicht, also ich meine, ich stehe kurz vorm, ja, was heißt kurz vorm, aber ich bin halt gerade dabei, mein Abitur zu machen, habe auch relativ gute Noten eigentlich. Das würde das ganze Leben verändern. Genau. Das würde das ganze Leben komplett umkrempeln, wenn jetzt ein Kind da wäre. Auf jeden Fall. Also ich habe mir eigentlich schon immer so gewünscht, ein Kind zu haben. Ich finde das eigentlich ganz toll, eine Familie zu haben, aber... Ja. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll eigentlich gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass du hin und her überlegst, hin und her überlegst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sag doch mal so, was spräche dafür, das Kind zu bekommen und was... Spreche für dich dagegen, du hast ja gerade schon ein paar Argumente genannt, aber fangen wir mit den Für-Argumenten mal an. Was spreche dafür, das Kind zu bekommen? Dafür spreche ich, also ich habe mir wirklich immer ein Kind gewünscht, ich habe auch jetzt Pädagogik als Leistungskurs, ja. Also ich kenne mich schon ein bisschen aus, ich habe auch kleine Geschwister gehabt, ja. Also ich weiß schon, wie man mit Kindern umgehen sollte und Also da wäre schon eine Freude und ein Spaß, so einen kleinen Wurm zu haben, das wäre schon da. Auf jeden Fall, also eigentlich würde ich auch wirklich gerne ein Kind haben, aber ich habe das halt in meinem Kopf immer so ein paar Jahre weiter nach hinten geschoben. Verstehe, nur gut, du bist ja auch 17 Jahre alt. Ja, da ist das auch normal, wenn man das nach hinten schiebt. Ja. So, und dagegen würde sprechen natürlich die Situation, dass du gerade noch, dass du noch Schülerin bist, dass du kurz vor dem Abitur stehst, eben 17 Jahre alt bist. Ja, genau das. Und vielleicht... Ich bin noch zu Hause und ich bin nicht eigenständig und also ich würde halt gerne meinem Kind so ein eigenständiges Leben wünschen. Ja. Dass ich halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Freund habe oder weiß ich nicht und dann das halt auch wirklich alleine großziehen kann und nicht irgendwie immer zu Hause wohne und die Oma sozusagen immer dabei ist oder sowas. Andererseits muss man natürlich oder muss Frau natürlich auch sehr genau darüber nachdenken, was eine Abtreibung dann mit dir machen würde. Genau, weil davor habe ich eigentlich Angst, weil also ich bin eigentlich generell bin ich wirklich gegen Abtreibung, weil ich finde, das tötet einfach, aber ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt in meinem Fall tun soll, weil... Hast du denn mal versucht, mit den beiden Jungs zu sprechen und die... Ja, das ist das Problem, also der eine würde es wirklich gerne akzeptieren, aber der andere wäre halt total dagegen, also er will da irgendwie frei sein und... Das vermutest du, du hast sie ja noch nicht konkret gefragt. Nee, ich habe die beide wirklich gefragt. Aber du hast nicht gesagt, dass du schwanger bist. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, was wäre. Ja. Und die haben noch nicht da irgendwie die Glocken läuten hören, dass das vielleicht doch... Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auch nicht regelmäßig Kontakt. Mhm. Also, wenn man sich mal sieht, also unser Dorf ist ziemlich klein, also sieht man sich schon öfter. Ah, ja. Aber Also du hängst aber so richtig volle Kanne zwischen den Stühlen, ne? Ja, auf jeden Fall. Du selbst weißt nicht genau, was du möchtest, was ja auch verständlich ist. Dann ist da der eine Bursche will es, der andere will es auf keinen Fall. Du weißt nicht, wer der Vater ist. Deine Mutter könnte wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr heftig reagieren unter Umständen. Ja. Die wird dich nicht rausschmeißen, das glaube ich nicht. Aber nein, das glaube ich wirklich auch nicht. Aber ich meine, meine Mutter, die ist immer so, ich weiß nicht, was so das Heftigere angeht, ist sie schon ein bisschen, also reagiert die halt schon strenger als sonst. Also sonst ist sie wirklich echt super Mutter, aber... Eingeweiht ist jetzt der beste Freund. Genau. Was sagt denn der beste Freund? Was für einen Ratschlag gibt der beste Freund? Eigentlich keinen. Also er sagt halt, ich muss selber entscheiden, weil er will sich da halt auch nicht wirklich richtig tief einmischen. Er sagt ihm, es wäre halt schon schön, aber ich soll eben auf meine Schule achten und ich soll eigentlich eher... Also ich wollte sagen, also wir haben jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung eigentlich, sag ich mal so, in der Familie. Und ich würde mir eigentlich wirklich wünschen, dass ich so einen guten Job bekomme und halt auch ein relativ, jetzt nicht so Milliardär oder sowas, aber dass ich halt ein relativ gutes Einkommen bekomme. Hast du dem besten Freund denn schon mal gesagt, das macht man doch so der besten Freund? Mensch, ja klar, logisch muss ich das für mich alleine entscheiden, aber was würdest du, wenn du in meiner Situation wärst, was würdest du machen? Das Problem ist halt, dass er ein Mann ist und Ja, gut, das ist ein bisschen schwieriger, sich da reinzudenken, ja klar. Ja. Mensch, schon, ja. Mann. Dir ist ja klar, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, mach das oder das. Ja, klar. Ne, das ist ja klar. Ich kann, darf ja auch gar keine Schwangerschaftsberatung hier machen. Ich kann das auch nicht. Ich weiß einfach nicht, also... Ja, also, das ist natürlich letztendlich eine ganz, ganz, ganz private und intime Entscheidung deiner Person. Was du machen solltest, finde ich, und das solltest du ganz schnell machen, du solltest zu einer Beratungsstelle gehen. Das war ich schon. Das warst du schon? Ja. Und was hat das gebracht? Eigentlich nicht viel. Also die haben halt gesagt, ich habe 3 Tage Zeit, mich zu entscheiden und so. Also ich habe noch eine Woche ungefähr Zeit, aber... Mhm. Bei wem warst du, bei welcher Beratungsstelle? Da weiß ich den Namen gerade. Also ich war vom Frauenarzt, die hat mich einfach weitergeleitet. Ah ja, ja, vielleicht, wenn das da nicht so effektiv war, könntest du ja nochmal zu einer anderen gehen. Es gibt ja mehrere Stellen, die diese Beratungen machen und anbieten. Ja. Ich glaube, in der Situation, in der du jetzt steckst, und deswegen ist dein Anruf auch gut und auch verständlich, muss man viel reden. Auf jeden Fall. Gar nicht mal in der Hoffnung, dass der andere einem jetzt den ganz klugen Ratschlag gibt. Aber dadurch, dass man sich selbst immer und immer wieder formuliert und die Probleme, glaube ich, machst du schon einige Schritte zur Lösungsfindung für dich. Je mehr du redest, desto mehr wird dir klar, was du willst und was du machen sollst. Ja, denn, aber ich denke halt immer mehr drüber nach, je mehr ich darüber rede eigentlich. Das sollst du ja auch. Ja, aber ich bin halt immer so hin und her gerissen, weil ist klar. Ich weiß halt nicht zwischen Schule und Kind. Und Das ist einfach schwer, finde ich. Also, ich hab ja auch mal den Standpunkt, dass man das verantworten soll, was man verursacht hat. Ja. Andererseits hast du natürlich auch recht, dass du eine ganz junge Frau bist von 17 Jahren, für die das ganze Leben sich umkrempeln würde, wenn sie ein Kind bekäme. Ja, klar. Dann gäbe es ja auch noch die andere Möglichkeit, vielleicht das Kind zu bekommen und es zur Adoption freizugeben. Ich glaube, das würde ich echt nicht schaffen. Das geht nicht. Also, wenn ich ein Kind bekommen würde, würde ich das auf jeden Fall echt sehr gerne behalten. Muss ich dir mal sagen, Ronja? Also, soweit ich mich in eine Frau hineinversetzen kann, wenn ich Frau wäre, das könnte ich auch nicht. Ein Kind bekommen und das dann zur Adoption freigeben. Also, das ginge auch gar nicht. Also, ich kann ja nicht sagen, mach es oder mach es nicht. Das wäre ganz, ganz verwerflich. Das kann ich das kann ich wirklich nicht sagen. Ganz ehrlich nicht. Ich, sogar wenn wir uns jetzt ganz privat unter vier Augen unterhalten würden, könnte ich das nicht sagen. Okay. Weil das ist deine Entscheidung. Das ist ein Hammer, dass du diese Entscheidung treffen musst, aber die musst du treffen. Okay. So, aber ich möchte, dass du von meiner Psychologin doch noch die ein oder andere Adresse von einer oder von anderen Beratungen, Schwangerschaftsberatungen bekommst. Okay. Dass du vielleicht ganz schnell doch nochmal dorthin gehst oder zumindest zu einer Beratungsstelle. Ja. Vielleicht bringt's ja was. Schaden kann es nichts. Ja, klar. Ne? Ronja, so machen wir's. Du legst bitte auf und die Magdalena, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Ja. Und ich wünsche für dich die richtige Entscheidung, wünsche ich. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Ich muss Ihnen sagen, ganz tolle Sendung. Also auf jeden Fall, ich meine, seit 3 Jahren, das ist nicht viel, aber. Ja, das ist auch schon ganz schön viel. Ja, für mich finde ich. Ronja, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich. Tschüss. Okay, tschüss. Das war die Ronja. Und das hier ist die Sandra. Und die Sandra ist 24. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sandra. Hallo Domian. Dein Thema. Ja, ich habe da ein schwerwiegendes Problem. Ich habe mich verliebt in meine beste Freundin sozusagen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich sexuelle Neigung ihr gegenüber habe. Seit ein paar Monaten stelle ich das fest. Und es ist total schwierig, wenn sie da ist, dann meine ich immer, ich müsste ihre Hand berühren, wie zufällig, oder mich näher zu ihr setzen oder sowas. Und das irritiert mich total, dass ich schon fast den Kontakt abbrechen wollte. Aber das ist ja auch keine Lösung. Nee, lass mich mal ein paar Grundfakten mal abfragen. Wie lange seid ihr beste Freundin schon? Ganz ewig, 15 Jahre. Ah, nee, total lange schon. Ach so, ganz lange, also von Kindheit. Das ist mein Stern. Hallo? Ja, das ist mein Stern. Ja. Also, also ganz, ganz lange vertraute Freundschaft. Ja, total. Ja. Hast du denn irgendwann schon mal eine Affäre oder ein Erlebnis mit einer Frau gehabt, sexueller Natur? Also noch gar nichts in dieser Richtung. Also ich dachte irgendwie, dass ich mich manchmal angezogen fühle von Frauen, wenn ich wusste, dass die lesbisch sind. Ja. Und dass ich dann versucht habe, ihnen schöne Augen zu machen. Irgendwie hatte ich dann diesen Drang, aber nichts Wesentliches. Ich habe das auch dann wieder verdrängt und immer sowas mit Männern gehabt. Hast du denn im Moment auch einen Freund? Ja, das ist das Problem. Das auch noch? Hat sie auch einen Freund? Sie hat auch einen Freund. Sie hat auch einen Freund. Und das macht das natürlich noch schwieriger. Kannst du ungefähr den. Ist da irgendwas vorgefallen, seitdem du ein bisschen scharf auf sie bist? Ja, nichts Konkretes. Also auf so einer Party mal, wenn man so ein bisschen betrunken ist, dann habe ich auch versucht, ihr das so ein bisschen zu sagen. Aber das klappt natürlich nicht richtig. Und man rückt halt ein bisschen näher oder guckt sie ein bisschen an und man denkt vielleicht, sie merkt es doch irgendwie. Aber ich bin auch froh, dass sie es nicht richtig hat, weil ich glaube, das würde alles kaputt machen ja auch. Ja, wenn man so lange fest befreundet ist, hat man ja ganz bestimmte Rollen, alles ist irgendwie so in seinen Bahnen und alles ist abgeklärt eigentlich. Ja. Wie weit im Rahmen eurer normalen Freundschaft seid ihr euch denn schon nahe gekommen? Naja, man kommt ja schon nahe, man ist die beste Freundin, man unternimmt alles zusammen, geht schwimmen und trifft sich immer, trinkt was zusammen. Ist halt, also wir sehen uns total oft auch und ich finde es auch komisch, dass ich jetzt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen immer abblocke und denke vielleicht, wir sehen uns nicht, wir gehen nicht mehr zusammen ins Kino oder so. Hast du den Eindruck, dass dieser Drang, dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht nach deiner besten Freundin im erotisch-sexuellen Bereich, nimmt das zu? Ja, das glaube ich schon, ja. Das ist das Problem. Denkst du an sie, wenn du masturbierst? Auf jeden Fall, immer. Das, das ist schon richtig extrem geworden. Also es ist richtig festgefahren in meinem Kopf. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Nicht so lange, 2 Jahre jetzt. Naja, okay. Also, aber trotzdem. Und wenn du mit deinem Freund schläfst, beim Sex, denkst du dann an deine Freundin? Manchmal schon, muss ich gestehen, Oh, ja. Oh, ja, also ist aber schon. Ja, deswegen rufe ich an. Also es ist echt schon kritisch geworden, ja. So, unter besten Freunden und Freundinnen redet man ja über alles. So redet man da auch über das Thema Schule oder Lesben. Welche Meinung hat deine Freundin über Lesben? Also man hat früher immer über alles geredet und deswegen habe ich jetzt auch das auch Problem, dass ich jetzt niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Ja. Klar hat man früher darüber gesprochen, so allgemein. Sie hat, glaube ich, kein Problem mit Lesben. Das ist ganz, ganz normal, denke ich. Ja. Aber dass es jetzt so aktuell im Bekanntenkreis ist oder dass ich das sogar bin, kann ich jetzt nicht ansprechen. Da ja, ist klar. Und kann ich nicht mit dir drüber reden. Ja, nicht nur, dass du solche Ambitionen hast, sondern dass du sie auch noch auf sie bezogen hast, ne, die Ambitionen. Eben, das macht es schwierig. Genau. Wie ist denn deine emotionale Bindung oder wie sind die Gefühle zu deinem Freund? Naja, das nimmt halt immer mehr ab, je mehr man an sie denkt. Das verwischt sich halt dann auch manchmal so. Mhm. Und dann ertappt man sich selber dabei, dass man die ganze Zeit an sie denkt. Ja. Das macht mich schon richtig krank. Also es ist halt extrem in meinem Kopf. Ich kann das nicht mal abstellen, richtig. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, ja. Weil die Geschichte mich so ein bisschen an meine eigene Geschichte von früher auch erinnert. Mhm. Weil so fing es einst bei mir auch an. Tatsächlich? Ja, dass ich in der Tat mich in meinen besten Freund verliebt hatte. Ah, das ist ja lustig. Mhm. Ja. Und die Konstellation war genauso. Ich hatte eine Freundin, er hatte eine Freundin. Und ich war genauso irritiert, wie du es warst. Genau, man hat sich da so bei seinen Gefühlen. Ja, völlig irritiert, weil ich auch Angst hatte, die Freundschaft geht kaputt. Genau. Und nun waren das noch ein bisschen andere Zeiten, wo das alles noch mehr tabuisiert war als heute. Heute ist das ja alles ein bisschen lockerer. Ja. Aber dann auch die Angst, dem Partner fremd zu gehen, allein schon in Gedanken, das tust du ja im Prinzip. Eigentlich schon. Ja, klar. Ob das nun deine Freundin ist oder ob es ein anderer Kerl ist, ne? Du bist mit den Gedanken woanders. Ja, genau, das ist egal, die Gedanken sind woanders. Genau, richtig, ja. Wie hast du das denn gelöst? Ja, also das war wirklich in der Tat eine Entwicklung. Also am Anfang habe ich gedacht, na gut, komm, es sind irgendwie so Gedanken. Ich meine, in der Phase warst du wahrscheinlich auch. Natürlich, ne? Man will das ja abstellen, ja. Zweite Phase wundert man sich so ein bisschen über sich selbst und denkt immer noch, naja, gibt sich schon wieder. Richtig, ja. Dritte Phase, da wird man nachdenklich und ich glaube, in der Phase bist du jetzt. Da wurde ich auch sehr nachdenklich. Und als es sich dann immer noch nicht gegeben hat, im Gegenteil, als es immer noch schlimmer wurde, schlimmer in Anführungszeichen, eigentlich schöner, habe ich es ihm gesagt. Ja, und was ist dann passiert? Ja, das war ganz toll, weil das war ein Glück, das hätte auch nach hinten losgehen können. Eben. Er hat geschmunzelt und hat gesagt, dass er vielleicht noch nicht so sehr wie ich, aber in ähnlicher Richtung auch empfindet. Ja, aber das war natürlich ein Riesenglück. Ja, natürlich. Das kann nicht immer so sein. Ja, das kann auch wirklich völlig anders gehen. Ja. Grundsätzlich glaube ich ja, Sandra, wenn man sich in einen Menschen beginnt, neu zu verlieben und wenn man den sogar beginnt zu lieben, rundherum, nicht nur platonisch, sondern auch körperlich, es gibt einen Zeitpunkt, da muss man das sagen. Glaubst du, ja. Es gibt sicher so wirklich auch Anfangsphasen, die kann man so zur Seite wischen und sagen, man muss jetzt auch nicht jedem Gefühlsfurz nachgehen, der so in einem vorgeht. Das gibt's ja auch, dass man irgendwie so schwärmt von jemandem und denkt, ich bin verliebt, das ist man aber gar nicht. Aber irgendwann, wenn es einen so richtig erwischt, dann muss man raus damit. Und dann muss man alles riskieren. Nee, und dann riskiert man alles. Aber für die Liebe muss man schon mal alles riskieren. Da kann man frontal auf die Schnauze fallen und alles verlieren. Aber man kann auch grandios gewinnen und wirklich super glücklich werden. Also kannst du Leute also auf eine Karte setzen und sie einfach sagen, das wäre schon die beste. Ja, sag mir nochmal, du hast gerade am Anfang schon erwähnt, wie lange ist das jetzt so, dass du es so empfindest? Ein paar Monaten. Ein paar Monate. Ja. Beobachte dich doch noch ein bisschen, vielleicht bis zum Ende des Jahres oder so. Ja, glaubst du, okay. Und weißt du, vielleicht verlierst du auch gar nicht alles, wenn du ein Gespräch mit ihr führst und je nachdem, wie sie reagiert, vielleicht gibt es ja auch einen dritten Weg, dass man... Da findet man sich irgendwie neu, das kann auch sein. So, genau. Aber natürlich musst du grundsätzlich über die Beziehung zu deinem Freund auch nachdenken. Denn die Tatsache, dass du dich jetzt neu verliebt hast, sagt ja auch wieder viel aus über deine Beziehung zu deinem Freund. Denke ich auch, ja. Jedenfalls drüber nachdenken müssen. Ein Freund kommt und geht irgendwie, aber... Sie wird irgendwie immer mein Stern bleiben, egal was passiert, das ist halt so. Genau. So, also ich würde nur ein bisschen warten und dann würde ich volle Kanne Die Wahrheit sagen. Okay, das ist ein guter Ratschlag. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich wünsche dir alles Gute, Sandra. Das hat mir geholfen. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Tim, 18. Guten Morgen. Ja, hallo, hallo Domian. Hallo Tim. Mein Problem ist, dass ich stark übergewichtig bin. Ja? In der Schule gemobbt werde. Wie viel wiegst du denn? Weit über 100, 119, 120. Ja, wie groß bist du? 1,74, auch nicht der größte. Ja. Also in der Schule, das geht dann halt Ausdrücke oder halt irgendwelche anderen Gemeinheiten. Was sagen die denn zu dir? Die dann bist fettes Mastschwein oder... Du fettes Mastschwein? Ja, sowas in der Art. Echt, das sagen die? Ja. Wie gemein, das sind Leute, mit denen du in eine Klasse gehst? Ja. Mit denen du dann täglich zu tun hast, die sagen zu dir irgendwann mal in der Pause oder was ich, du fettes Mastschwein. Das noch nicht mal in der Pause, also es gibt da werden einem auch Zettel zugesteckt, wie mach dich mal ein bisschen kleiner, wir können die Tafel nicht mehr sehen. Sowas. Wie reagiert man denn auf sowas, wenn einer so etwas zu einem sagt? Wie reagierst du da? Ja, man ist, also zuerst war man natürlich geschockt oder ich weiß nicht, ob geschockt das richtige Wort ist. Also man war doch sehr getroffen, ja. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch dran. Also du sagst gar nichts, oder wie? Nee, also nee. Das hat ja eigentlich so viel Sinn nicht. Ja. Mittlerweile. Du bist ja erst 18 Jahre alt. Wie lange hast du dieses Problem schon des Übergewichtigseins? Also doch schon seit einigen Jahren, aber... Einigen Jahren heißt, dass du früher mal schlanker warst? Also ich war schon immer pummelig. Ja. Also war dann so vierte, fünfte Klasse wurde es dann schlimmer. Mhm. Und fünfte bis zur, sagen wir bis zur sechsten Klasse wurde auch nicht viel drüber gesagt, aber dann... setzt das irgendwann einfach ein. Ja. Also gab da kein auslösendes Erlebnis oder so. Weiß ich nicht, das passierte dann einfach. Mhm. Gibt es denn auch Leute in der Schule, die zu dir halten, die sagen, okay, uns ist egal, dass er so dick ist, er ist ein netter Kerl und er ist unser Freund? Nee, Freund eigentlich nicht so. Also es war, es gibt natürlich die Mädchen, die neigen eher nicht so dazu. Mhm. Also dann kommen dann halt mal... Lass sie noch in Ruhe. Achso, die Jungs sind härter drauf da. Ja, doch. Mhm. Und auch meistens sehr halbherzig. Ich hatte mal einen guten Freund auf der Schule, wo dann wurde dem sein Vater versetzt. Und dann hat sich der Kontakt auch irgendwann ganz gelöst. Gibt es denn überhaupt einen Freund, den du hast? Nee, eigentlich nicht. Bitte? Und eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und dann ist natürlich die vielleicht mal mit mir... ein bisschen mehr was zu tun haben wollten, die haben dann auch Angst, blöd dazustehen. Ja klar, so ist das dann. Mhm. Hattest du schon mal eine Freundin? Nein. Nee. Hängt sich ja auch vielleicht damit zusammen, dass du dich gar nicht traust, an Mädels ranzugehen. Also ich würde ja schon gerne mal eine ansprechen. Sag mal, Tim, wie kommt es, dass du so dick bist? Ich bin so, also ich passe schon so ziemlich ins Klischee, dass... Bitte? Ich passe schon ziemlich ins Klischee, dass... Frustfresser, würde ich sagen. Aha, des Frustfressers. Das heißt, du bist in irgendeiner Weise unzufrieden oder unglücklich. Also wenn irgendwas ist, dann weiß ich nicht, stopp ich in mich rein. Wie ist denn die Situation zum Beispiel bei dir zu Hause? Die ist auch nicht unbedingt schön. Eigentlich finde ich die teilweise noch schlimmer, weil ich denke mir immer so, wenn die Situation zu Hause besser wäre, dann oder wenn die Situation da besser wäre, dann würde das vielleicht die Situation in der Schule abfedern. Wie ist denn die Situation zu Hause? Also meine zwei Brüder, die sind auch nicht viel besser als meine Mitschüler. Das geht dann auch Beleidigungen, also beim Essen irgendwie Kommentare wie... Ehrlich, deine eigenen Brüder? Mhm. Und deine Eltern? Mein Vater, der ist sehr distanziert. Das hat allerdings auch seinen Grund. Als ich ein Kleinkind war, so drei, kam halt raus, er ist ganz mein leiblicher Vater. Ach so. Und er hätte auch meine Mutter und mich verlassen, wären nicht seine Söhne dann auf die Welt gekommen. Ach so, das sind deine Stiefbrüder. Ja. Also Halbbrüder. Ja, ja, Halbbrüder, Stiefbrüder. Und hätte meine Mutter ihm nicht glaubhaft versichern können, dass es seine Söhne sind, wäre auch gegangen. Also, ach so, das macht ja schon einiges deutlich. Das heißt, du bist aufgewachsen mit einem Vater, der dich eigentlich gar nicht wirklich haben wollte. Und die sind jetzt auch seine absoluten Lieblinge. Also wie gesagt, wenn da irgendwas ist an Gemeinheiten, da wird auch nichts gesagt. Ich komme nach Hause und aus deren Zimmer kommt ganz laut von Westernhagen Dicke. So ist ja auch. Ehrlich? Das ist aber auch krass, wenn das zu Hause passiert. Wie verhält deine Mutter sich denn dann, wenn dein Vater und die beiden Jungs, deine Brüder, sich so schlimm dir gegenüber verhalten? Welche Position hat deine Mutter? Die hält sich eigentlich raus und die ist froh, dass die Beziehung zu meinem Vater gut läuft. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass sie eher zu ihren Söhnen, anderen Söhnen hält, weil die sind halt nicht so Versager wie ich. Die sind sportlich, gehen im Gegensatz zu mir. Ja, kann ich nicht verstehen, dass sie da nicht... Ich finde schon, dass eine Mutter auch zu einem Sohn halten muss, der nicht so der Gewinnertyp ist. Gerade zu dem muss sie halten. Sag mal, ja, dann ist das ja fast schon klar. Das heißt, du mampfst dir da deine Traurigkeit, versuchst du die zu betäuben, indem du viel isst. Ja, ich könnte man so sagen. Ich weiß, ich denke ja auch darüber nach und weiß nicht, ob... Du kostest ja eine ganze Menge Kohle, das viele essen. Das finanziert aber deine Mutter, deine Eltern. Das ist okay. Mir fehlt es mir an nichts. Also das ist auch in der Schule nochmal... Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich gehe nur auf eine Realschule. Mhm. Und da gibt es dann auch mal Kommentare wie reiches Muttersöhnchen. Ach so, deine Eltern sind wohlhabend. Das kann man, glaube ich, so sagen. Kann man so sagen. Und, Muttersöhnchen, das kann man ja fast drüber lachen, weil meine Mutter hält ja nicht wirklich zu mir. Ja. Weißt du, was ich jetzt glaube, wo das Problem wirklich, oder wo das Hauptproblem liegt, Tim, dass du eben zu Hause in dieser Familie noch bist. So dass eigentlich, ich meine, du bist ja immerhin schon 18 Jahre alt, dein Ziel sein muss, sobald sich das irgendwie ermöglicht, dass du aus diesem Haushalt rausgehst. Ich bin halt schulisch, also was deinen Beruf angeht, schulisch bin ich auch nicht sehr gut. Mhm. Also da bin ich auch eine Enttäuschung für meinen Vater, weil der ist eher schon, also wie sagt man das, ich glaube, den kann man schon Bildungsbürger nennen, eher. Ja. Wie wäre das denn, wenn du mal, wie lange musst du noch zur Schule bis zu deinem Abschluss? Also ich wäre jetzt in der 10. Ja. Und dann würde ich die mittlere Reife bekommen. Ja. Dass du zum Beispiel danach so dieses als Cut so siehst und dann erstmal lange in eine Klinik gehst, dass du unter professioneller Aufsicht mal richtig zur Ruhe kommst. Also das würde mir auch schwer fallen, weil im Herzen, also man wünscht sich ja eigentlich doch ein besseres Verhältnis zu den Brüdern und zum Vater, weil ich sehe ja auch, wie liebevoll die miteinander umgehen und Tim, weißt du, was ich glaube, was du dir am meisten wünschst? Ein richtig gutes Verhältnis zu deinem Körper und zu deinem Leben. Und das kriegst du nicht, wenn du so weitermachst wie bisher. Das kriegst du nur, wenn du ungewöhnliche Wege gehst. Da wäre dein klinischer Aufenthalt sicher schon mal sehr, sehr gut. Denn je mehr du dich akzeptieren kannst und je mehr du dir selbst auch gefällst und annimmst, desto selbstbewusster wirst du auch. Ich habe ja auch schon oft versucht abzunehmen, aber das klappt irgendwie nicht. Also dann muss man nochmal. Dann muss man nochmal ran. Nächsten Rückschlag wieder und dann. Tim, auch wenn es Rückschläge gibt, das ist ja kein Grund zu sagen, ich gebe auf. Mein Gott, du bist 18 Jahre alt. Du bist 18 Jahre alt. Du hast alle Chancen dieser Welt noch vor dir. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass ich auch schon so richtige Gewaltfantasien habe. Also ich einem meiner Brüder habe ich auch schon mal eine Ohrfeige gegeben und da gab es zu Hause Ärger. Ich habe gedacht, mein Vater schmeißt mich raus. Ja, aber siehst du mal, das sind doch alles Warnsignale, dass es so nicht weitergehen kann und dass es so nicht stimmt. Und wie du es jetzt geschildert hast, fühlst du dich ja auch gar nicht sonderlich wohl da in der Familie. Das heißt, ein vielleicht erstmal längerer Aufenthalt in einer guten psychosomatischen Klinik wäre doch optimal. Du bekommst Abstand zu der Familie, du kriegst dein Problem etwas in den Griff. Du hast therapeutische Unterstützung und kannst vielleicht da lernen, auch neue Schritte für dein Leben zu gehen. Also ich muss sagen, ich habe von der so eine Anstalt, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Nee, keine Anstalt. Das ist ein richtig normal, wie eine Kurklinik ist das. Da kann man sich ja gut beraten lassen, dass du da in ein gutes Haus kommst. Du brauchst keine Angst vor haben. Ich würde dir das wirklich dringend empfehlen, weil ich sehe sonst gar keine Möglichkeit, dass du aus diesem Hamsterrad rauskommst, in dem du da drin steckst. Und das musst du, weil du ja dein eigenes Leben vor Augen haben solltest und du hast ja auch Träume, du wirst ja auch mal einen Beruf haben, wirst du vielleicht auch mal eine Freundin haben und das geht ja, das blockiert ja alles im Moment, blockiert sich ja alles. vielleicht spreche ich ja wirklich mal mit meiner Mutter drüber, denn sie ist ja die Einzige, mit der man ein bisschen reden kann. Ja, pass mal auf, wir geben dir jetzt mal ein paar gute Kliniken an die Hand. Danke. Dann hast du die schon mal in deinem Notizbuch stehen, wo du hingehen könntest, was du machen könntest. Dann redest du mit deiner Mutter darüber. Mhm. Auf jeden Fall, also worauf ich jetzt nur hinaus will, ist, dass jetzt irgendwas Ungewöhnliches passieren muss. Das darf nicht einfach so weiter trotten wie bisher. Was hattest du denn überhaupt vor, nach der Schule dann zu machen? Ich weiß es eigentlich sogar das weiß ich noch nicht. Ja. Ja, umso besser eigentlich, vielleicht erstmal so eine Zäsur zu machen. Ich bin gerade begabt, also. Du bist begabt? Auch handwerklich nicht, also ich kann eigentlich nichts. Also. Ach Junge, jeder kann was. Wenn man handwerklich nicht begabt ist, hast du ja vielleicht irgendwelche anderen Vorlieben. Aber das Problem bist erstmal du, dass du für dich ein gutes Gefühl haben musst. So, Tim, jetzt werden wir dich zurückrufen. Magdalena ruft dich zurück. Dann kriegst du erstmal ein paar Infos an die Hand. Und dann sprichst du mit deiner Mutter. Abgemacht? Werde ich machen. Sehr gut. Danke. Wünsche ich wirklich ein gutes Klingen und toi toi toi, Tim. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050. Übrigens 1.31 Uhr und 17 Sekunden, falls es euch interessiert. Hier ist Beate und Beate ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Beate. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Um was geht's? Ich habe meine Mitte verloren. Was heißt Boden, das? Meinen Boden unter den Füßen verloren. Was ist passiert? Ich bin 33 Jahre verheiratet und mein Mann hat mich vor 5 Monaten wegen der Jüngeren verlassen. Wie alt ist die Frau? Die ist 15 Jahre jünger. Hat er dich von heute auf morgen verlassen? Ja, innerhalb von 5 Minuten. Und du wusstest nichts vorher? Nein. Du wusstest gar nichts? Und der verlässt dich nach 33 Jahren von 5 Minuten? Ja. Das ist ja ein Hammer. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sagt man dann einer Frau? Was hat er dir gesagt? Er liebt mich nicht mehr. Er hat keine Gefühle mehr für mich. Hätte keinen Zweck mehr. Und dann war er weg. Am nächsten Tag nochmal hier gewesen, hat seine Sachen geholt und war weg. Hat er denn da auch gleich gesagt, ich habe eine neue? Er ist auf Bohren hinterher. Und du hast, aber du musst doch vorher schon gemerkt haben, dass eure Ehe nicht mehr so richtig funktioniert. Sagen wir es so, ich habe gemerkt, dass wir uns etwas verloren haben. Mhm. Weil ich arbeite tagsüber und er arbeitet nachts. Ja. Aber Streit gab es nicht? Nein. Nee. Es war also abgekühlt. Nein. Abgekühlt sein, ne? Ich habe vor 2 Jahren mal die Scheidung so als Warnschuss losgelassen, weil ich mehr Aufmerksamkeit haben wollte. Mhm. Aber ne, das schaffen wir schon und ach, das hat er da noch gesagt, das schaffen wir schon. Ja, das schaffen wir schon, ja. Was habt ihr denn dazu getan, dass ihr es schafft? Nicht, der ist ein Schweigsamer. Nee, ich fragte, was habt ihr getan, dass ihr es schafft in den letzten Jahren? Ja, im Grunde genommen gar nichts. Ist es so weitergelaufen? Ist so weitergelaufen, mhm. Ja. Ich habe wohl Briefe geschrieben und er hat dann immer drunter geschrieben, ich liebe dich und wir schaffen das. Wie, du hast ihm Briefe geschrieben? Ja. Hast du auf den Küchentisch gelegt? Mhm. Und dann hat er auf eine Reaktion gewartet. Die kam aber nicht, er hat nur geschrieben, ich liebe dich. Ich liebe dich und das schaffen wir schon und ne, und lass doch erstmal, bis dass wir mehr Zeit miteinander haben, bis dass unser Geschäft besser läuft und... Was hast du denn in die Briefe immer reingeschrieben? Ja, weil, ne, dass ich... Die Unzufriedenheit? Die Unzufriedenheit, ja. Mhm. Dass ich Aufmerksamkeit möchte, dass ich Liebe brauche, Zeit brauche und ne, dass wir zusammen in Urlaub fahren und so weiter. Ach so, und so weiter. Das habt ihr auch schon nicht mehr gemacht. Mhm. Wann war der letzte Urlaub? 10 Jahre. Oh, wenn man so lange schon nachdenken muss. 10 Jahre? Ja, bestimmt. Aber... Ihr habt das nicht gemacht, weil ihr das euch nicht leisten könnt, sondern weil ihr keinen Bock hattet, zusammen wegzufahren. Nee, weil es schwierig war, weil ich selbstständig bin und er selbstständig. Achso, ich hab kein gemeinsames Geschäft, nein, sondern jeder hat nein. ein eigenes Geschäft. Ja, mhm. ja. Und dann war es halt schwierig und meins war dann stabil, sodass er seinen Weg gehen konnte. Mhm. Und jetzt läuft das Geschäft, ja, und jetzt adieu. Mhm. Und ich bin nicht in der Lage, wie soll ich das sagen, ihn ziehen zu lassen, ihn aus meinem Herzen zu reißen. Das war vor, naja, hör mal, das waren noch 33 Jahre. Finde ich auch fast normal, dass man, das Ganze liegt mal gerade erst 5 Monate zurück, ne? Andere finden es nicht normal. Sogar Arbeitskollegen sagen zu mir, was ich doch für eine schwache Frau bin. Nee. Das finde ich Quatsch. Man kennt mich immer als starke Frau. Ja. Nur jetzt geht bei mir überhaupt nichts mehr. Ich hätte mir nie für möglich halten können, dass ich in so einem Zustand gerate. Ich kenne mich so überhaupt gar nicht. Das Liebeskummer, und es ist ja nichts anderes als Liebeskummer. Ich habe den mit 14 kennengelernt, war mein erster Mann. Ja, es ist mehr als Liebeskummer. Wir haben mit 18 geheiratet. Ja, siehst du mal. Da ist das ganze Leben ist ja definiert mit und durch diesen Mann, das du geführt hast. Und das ist jetzt weg. Ja. Nochmal grundsätzliche Frage. Vor 5 Monaten hat er dir das gesagt. Ja. Wie oft ist er dann nochmal bei dir aufgetaucht? Ich sehe ihn wenigstens einmal im Monat. Wenn nicht sogar mehr. Und wo und wie seht ihr euch? Er bringt mir halt, wie gesagt, ein bisschen Geld vorbei. Ja. Brauchst du das? Du hast ein Geschäft, sagst du. Ja, sagen wir, es bricht halt alles auseinander. Dadurch, dass ich halt nicht mehr so viel arbeiten kann, ist es halt schwierig geworden. Mhm. Na, ich frage deshalb, brauchst du es wirklich oder bezahlt er so ein bisschen sein schlechtes Gewissen damit? Wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Wie ist das? Weil er ist ja jetzt ganz in einem anderen Film drin. Der ist glücklich? Der ist glücklich, ja. Wie lange lief denn das schon mit dieser jüngeren Frau? Er sagt erst 14 Tage, bevor er mich verlassen hat. Glaubst du ihm das? Man weiß es nicht, aber es ist auch egal letztendlich. Ja. Es ist auch egal. Der ist so in deinem Alter ungefähr, Anfang 50. Der ist 52. 52. Mhm. Mhm. Der wohnt mit dieser neuen Frau auch zusammen schon? Ja. Ja. Und direkt zu ihr gezogen. Ja. Wie lange ist der dann bei dir, wenn er dich besuchen kommt? Das ist unterschiedlich. Stündchen? Je nachdem, in welcher Verfassung ich dann bin. Und das ist immer schwierig wahrscheinlich, das Gespräch. Für mich ist hinterher schwierig. Also wenn er da ist, reiße ich mich zusammen. Und wenn er weg ist, dann... Bricht alles zusammen, ja. Dann verlässt mich auch jeder Mut, ne, den ich habe. Du warst ja nun, wie du es in deinen Briefen geschrieben hast, viele Jahre unzufrieden. Ja. Viele Jahre. Ja, richtig. Würdest du denn dennoch sagen, dass du diesen Mann nach wie vor liebst? Vorsichtig ist mit der Antwort. Ich meine wirklich lieben. Ja, er ist ein Gemisch. Also ich muss dazu sagen, ich war mir nie sicher gewesen. Und der hat vorher ja eine große Operation gehabt, mein Mann. Und danach war ich mir sicher, dass wir das schaffen, sobald das Geschäft richtig läuft bei ihm. Mhm. Ich würde sagen, es ist Liebe, es ist Abhängigkeit, es ist... Gewohnheit dabei, natürlich, klar. Abhängigkeit, weil du dein Leben so alleine nicht handeln kannst, ohne ihn? Das Gefühl habe ich. Ich habe mich immer auf meine Familie konzentriert. Ich habe immer meine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt. Und jetzt bist du plötzlich da und hast keine Freunde. Mhm. Bist ganz zurückgezogen und es bricht halt alles weg. Mhm. Und du weißt gar nicht mehr, warum. Aber ich könnte mir vorstellen... Also das ist der Vorwurf, den er mir gemacht hat, dass ich nie mein eigenes Leben gelebt habe, sondern immer seins. Aber du hast mir gerade gesagt, dass du ein eigenes Geschäft aufgebaut hast. Ja. Das ist schon mal ein Teil von einem eigenen Leben. Du hast dich nicht an ihn rangehängt, sondern du hast dein eigenes Ding gemacht. Das ist doch schon mal was. Ja. Ja, beruflich. Aber ich habe nie privat was... Na okay, aber immerhin hast du... Darf ich fragen, was für ein Geschäft das war oder ist? Ich mache ambulante Krankenpflege. Ja, also na hallo. Aber Respekt. Und da bist du selbstständig in dem Bereich. Ja. Ja, also das ist doch schon mal eine tolle Sache. Das setzt man nicht so tief runter. Du bist ja nicht einfach nur seine Frau gewesen und bist hinter ihm hergedackelt, du hast dein Ding gemacht. So. Ja. Das muss man schon mal festhalten einfach. Ja, aber er hat gesagt, ich hätte ihm alles für die Kinder gegeben und... No, ist ja auch okay. Also ich meine, das machen ja viele liebende Eltern und Mütter geben viel für die Kinder. Mhm. Wie auch immer, vielleicht hast du es auch ein bisschen übertrieben und hast nicht zu sehr dich auch ein bisschen um Freunde gekümmert und um, dass du so einen eigenen Kreis um dich herum hast. Mhm. Das kann sein, mhm. Das weiß ich nicht. Aber da ist eine Grundstruktur in dir, die das Leben anpacken kann. Sonst könntest du das beruflich nicht so leisten. So, aber was jetzt viel wichtiger ist, finde ich, ist, wie gehst du damit um, dass der Mann weg ist? der will auch wegbleiben, ne? Der gibt ja keine Anzeichen, dass er wieder zurückkommt. Ich glaube, dass er wegbleibt. So, das ist wichtig. Die Hoffnung ist natürlich ja, in mir. Aber wenn du das schon so sagst, ich glaube, dass er wegbleibt, dann bleibt er auch weg. Ja, ja. So. Ich kann es halt nicht verstehen, dass man, ne, dass man 33 Jahre so wegschmeißt. Vielleicht, aber Beate, vielleicht ist es sogar gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es sogar eine Zäsur. Du warst sehr viele Jahre unzufrieden. Und er offensichtlich auch. Natürlich. So, und da kann man sich vielleicht gar nicht gegenseitig Vorwürfe machen. Vielleicht war eure Zeit einfach rum. Und ihr habt noch künstlich sehr lange in die Länge gezogen. Mhm. Jetzt bist du erst Anfang 50. Das ist noch ein gutes Alter. Ja, komm, komm. Dass du angeschlagen bist nach 33 Jahren und nach 5 Monaten auch noch angeschlagen bist, das finde ich völlig normal. Finde ich völlig normal. Wenn deine Freundinnen da sagen, du bist eine schwache Frau, finde ich Quatsch. Aber du kannst auch noch eine Weile angeschlagen bleiben, finde ich auch noch normal. Aber in Gedanken musst du jetzt nach vorne gucken. Und vorne gucken bedeutet, dass du dich mit dem Gedanken wirklich anfreundest, der kommt nicht mehr. Der sitzt jetzt bei seiner jungen Maus und ist glücklich. Der hat Sex, ich sag's dir jetzt ganz klar, ja, ja. Der hat Sex mit der, die kuscheln, die fahren vielleicht zusammen in Urlaub, der denkt überhaupt gar nicht oft an dich. Und wahrscheinlich ist ihm das lästig, wenn er zu dir kommt, weil er merkt, wie schlecht es dir geht und das ist für ihn dann auch eine Belastung. Mhm. So. Bestimmt. Ja, und das musst du dir immer wieder vor Augen halten. So, du musst dich daran gewöhnen, dass dieser Mann dich nicht mehr liebt und dass du mit dem wahrscheinlich nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht mehr zusammenkommst. Mhm. Und dass du dein eigenes Leben führen sollst. Das wird ist am Anfang schwer, auf eigenen Füßen und alleine zu gehen. Aber das kannst du. Das kannst du. Das sage ich nur aufgrund der wenigen Informationen, die ich von dir habe. Ich sage das nicht, um dich plump zu trösten. Dann würde ich es nämlich nicht sagen, wenn ich nicht das glauben würde. Ich glaube, du kannst das. Ich glaube, du kannst das. Dass du ein Abschieds, das ist ja ein Abschiedsschmerz, den du empfindest. Das ist ja wie ein Trauerfall. Da ist ein Teil deines Lebens, ist weg. 33 Jahre. War denn, habe ich das gerade richtig verstanden, dass es dein erster Mann war? Ja. Du hast dich sehr früh mit ihm zusammengetan. Ja, ich habe ihn mit 14 kennengelernt. So. Mit 18 haben wir geheiratet. So, es ist doch alles klar. Ist doch alles klar. Guck nach vorne, Beate. Guck nach vorne. Kümmere dich wieder mehr ein bisschen um deinen, oder mehr, wenn du es kannst, um deinen Beruf. Sieh zu, dass du Kontakt zu Leuten bekommst. Geh irgendwo hin, was dich interessiert, ins Theater oder in irgendeinen Verein oder ich weiß nicht, wenn du dich in der Kirche engagieren willst, ich weiß nicht, ist ja egal, irgendwo, wo du mit Menschen zusammenkommst. Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn dir jemand sagt, ein Mensch, der dir ganz, ganz vertraut ist und der dich besser kennt, als die eigenen Eltern kennt, und wenn der sagt, er liebt einem nicht mehr, ja. Dann hat man natürlich auch das Gefühl, wenn er mich nicht liebt, dann bin ich auch nicht liebenswert und damit habe ich keine... Ja. Ja, und das ist natürlich der völlig falsche Schluss. Wenn dieser Mann dich nicht mehr liebt, heißt das ja nicht, dass jemand anders dich nicht irgendwann lieben kann. Ist doch logisch, reden wir. Gar nicht daran zu denken, dass man überhaupt nochmal Vertrauen aufbauen kann. Nee, könnte. Darum musst du jetzt auch noch gar nicht denken. Jetzt geht es erstmal darum, dass du dich von ihm verabschiedest. Und verabschieden tut man sich, indem man nach vorne guckt und sich immer wieder vor Augen führt, wie gut es dem jetzt im Moment geht. Das hilft schon sehr. So, jetzt machen wir Schluss. Okay, alles klar. Beate, ich glaube das, dass du das schaffst. Dankeschön. Ich glaube es wirklich. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Ingo. Ingo ist 49. Guten Morgen, Ingo. Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Freund und Lebensgefährte ist jetzt seit 4 Wochen im künstlichen Koma. Was ist geschehen? Sollte eigentlich nur ins Krankenhaus zur Untersuchung, weil er im letzten Jahr einen Herzinfarkt gehabt hatte. Mhm. Und da haben die festgestellt, dass die Arterien rund ums Herz ja eben dicht sind. Und dann sollte er eine Bypass-Operation bekommen. Mhm. Und er hatte ja die war eben sehr schwierig. Er hat sehr viel Blut verloren, noch einen zweiten Herzinfarkt bekommen und seitdem liegt er eben seit 4 Wochen im künstlichen Koma. Mhm. Nach dieser Operation? Nach der Operation. Nach der Operation. Mhm. Hat er diesen zweiten Herzinfarkt während der Operation bekommen? Während der Operation, ja. Während der Operation bekommen. Mhm. Das heißt, die Situation ist sehr ernst. Ist immer noch sehr ernst, ja. Mhm. Wie alt ist er? 53. Und ihr seid ein Paar? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Mhm. Du hast mit den Ärzten offen geredet? Immer, jeden Tag. Mhm. Was sagen die? Was für eine Prognose geben die? Gar keine. Ja, irgendwas müssen sie ja sagen. Nein, im Moment geben sie überhaupt keine Prognose, weil er ist immer noch in einer sehr kritischen Situation. Nein, die Frage ist, hat er, und wenn auch nur gering, eine Chance aufzuwachen und wieder gesund zu werden? Ja, aber es ist sehr, sehr, sehr kritisch. Es ist überhaupt nicht absehbar, ob er überhaupt irgendwie aufwachen kann. Hm. Also zum Glück hat er keine Hirnschädigung bekommen. Ja. Das heißt, wenn er aufwacht, besteht nicht die Gefahr, dass er behindert ist oder? Nein. Also da er ja diesen Herzinfarkt bekommen hatte während der Operation, war sein Gehirn die ganze Zeit über mit Sauerstoff versorgt. Hm. Nur jetzt ist er eben schon seit 4 Wochen überhaupt nicht ansprechbar. Wie ist das, wenn du zu ihm gehst und du sitzt dann neben ihm am Bett? Schön. Er ist bei mir. Mhm. Aber er hat die Augen geschlossen. Normalerweise ja, aber er hat, also vor ein paar Tagen gingen einfach die Augen wieder auf. Mhm. Das ist eine normale Reaktion, aber da ist kein Blick. Mhm. Sprichst du mit ihm? Ich bin nicht unbedingt dieser Typ, der viel redet. Also ja. Ich versuche mit ihm zu reden, ja, aber... Ja. Also künstliches Koma heißt ja, dass die Ärzte ein Medikament verabreichen, dass er in diesem Zustand verbleibt. Ja. Wann würden Sie ihn denn zurückholen wollen? Nur dann, wenn er kreislaufstabil ist. Ach so, und das ist nach wie vor heikel? Nein, das ist überhaupt nicht geregelt. Das ist nicht geregelt? Wie lange kann man denn einen Patienten unter diesen Umständen so halten? Also ich habe die Ärzte gefragt, das kann über Wochen oder Monate gehen. Hm. Als er in diese schwere Operation gegangen ist, vor einem Monat, ja. Habt ihr vorher darüber gesprochen, dass das schon eine schwierige Sache sein könnte? Oder war er und seid ihr sehr optimistisch herangegangen? Nein, das war... Er hat eigentlich nur eine Herzkatheter-Untersuchung gehabt. Das heißt, sie sind durch die Oberschenkelvenen reingegangen und haben versucht, ihn in Stents zu setzen. Ja. Und das ging ratzfatz. Ja. Und ich war an dem Tag noch mittags bei ihm, weil er mich angerufen hatte. Mhm. Und dann ging das mehr oder weniger ganz schnell. Er hat einfach nur gesagt, sieh zu, dass ich nicht an Maschinen komme. Hm. So, und da ist er jetzt. Ich kann es auch nicht ändern. Er hat keine Patientenverfügung. Ich kann da auch nichts machen, weil er eben vom Gehirn her überhaupt nicht geschädigt ist. Hm. Würde ich überhaupt nicht sagen können, stellen Sie die Maschinen ab. Ich würde es auch im Moment überhaupt nicht wollen, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass er wieder aufwacht und dass er wieder einigermaßen zustande kommt. Mhm. Also als er das gesagt hat, keine Maschinen, da wusste er schon, es verkompliziert sich jetzt alles. Ja, es ist ja schon seit dem letzten Jahr, seitdem er den Herzinfarkt gehabt hat, mhm. wusste er schon, dass er nicht mehr so ist, wie er vorher war. Mhm. Wie gehst du damit emotional um? Der Freund liegt im künstlichen Koma, ist schwerst erkrankt. So krank, dass er täglich sterben kann unter Umständen. Das ist durchaus möglich, ja. Wie gehst du damit emotional um? Ich verdränge es. Hm. Ist, glaube ich, auch fast das Gesündeste, was man machen kann. Du gehst jeden Tag hin? Ich gehe jeden Tag hin und hoffe, dass es ihm irgendwann wieder besser gehen wird. Und außer hoffen kann man da auch nichts machen. Die Ärzte betreuen ihn so gut sie können und der Kreislauf muss sich stabilisieren, sonst passiert nichts. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Womit jetzt genau? Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn er nicht mehr bei mir ist. Verstehe. Die Angst ist natürlich da. Ja. 11 Jahre Partnerschaft ist eine lange Zeit. 11 Jahre sehr gute Partnerschaft. Ja. Große Liebe. Ja. Großes Vertrauen. Sehr großes Vertrauen. Das kann ich verstehen, Ingo, dass dir das extrem auf der Seele liegt. Das ist auch normal. Aber vielleicht ist deine erste Antwort, die du gerade gesagt hast, die richtige. Eigentlich verdränge ich das. Im Moment. Und das ist auch gut so, glaube ich. Ich kann es auch nicht anders. Nein. Dass du dich natürlich mit diesem schlimmsten Fall schon beschäftigst, ist ja völlig klar. Das tust du so ohnehin schon. Aber ich glaube, man muss sich jetzt auch nicht so intensiv darüber Gedanken machen. Sondern im Moment geht es darum, dass man intensiv hofft, dass es wieder gut wird. Dass du bei ihm bist. Ich weiß es ja nicht. Man sagt ja 1000 verschiedene Sachen, was Menschen im Koma mitbekommen und wie viel Kraft sie auch von draußen bekommen. Ja, das sagen. Vielleicht ist da ja eine ganze Menge dran, dass der das auch spürt, wenn du immer da bist, dass du ihn liebst und dass. Also die Ärzte sagen ja auch, einige Ärzte sagen, sie bekommen überhaupt nichts mit, die Koma-Patienten. Einige sagen, sie kriegen was mit. Ich versuche einfach nur für ihn da zu sein. Ja, das finde ich auch richtig. Ich würde davon ausgehen, die kriegen das mit. Ich habe ja auch schon so oft mit Leuten gesprochen, die im Koma gelegen haben und die das irgendwie gespürt haben. Und vielleicht ist das eine ganz große Hilfe für deinen Freund, dass du immer da bist und dass er deine Liebe spürt und deine große Hoffnung. Und das ist das, was du tun kannst. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich bin jeden Tag bei ihm. Ja, ja, ja. Ich werde auch keinen Tag irgendwie auslassen. Was dann geschieht, wenn der schlimmste Fall eintritt, das wird man dann sehen. Aber darüber darfst du dir jetzt nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Das schwirrt mir immer im Kopf. Ja, normal. Das ist normal. Habt ihr Freunde, einen Freundeskreis? Ja, aber ich lasse im Moment niemanden an mich. Ich will auch im Moment keinen sehen. Ja. Ich telefoniere zwar mit einigen Leuten, aber persönlich möchte ich niemanden sehen. Das kann ich im Moment nicht. Ich glaube, wenn ich jemanden persönlich an mich ranlasse, dann breche ich zu. Einerseits. Andererseits, Ingo, ich weiß nicht, wie eng die Freunde sind. Finde ich es auch in solcher Situation gut, wenn man einen vertrauten Menschen hat, dem man auch so ein bisschen das Herz ausschütten kann. Damit man das nicht alles alleine trägt. Ich glaube, das hilft einem schon etwas. Nee, das kann ich nicht. Kannst du nicht. Ja, aber du hast ja hier angerufen. Da ist ja schon eine Sehnsucht nach Sprechen da. Das ist aber am Telefon, das ist kein persönlicher Kontakt. Dann geh diesen Weg mal so weiter, wie du bisher gegangen bist. Und vielleicht kommt eine Phase, wo du doch das Gespräch zu dem einen oder anderen Menschen aus deinem Umkreis, den du schätzt, doch suchen möchtest. Und dann würde ich das auch dir raten, das zu tun. Aber ansonsten kann ich dir nur meine herzlichsten Wünsche und im Namen aller Zuschauer und Zuhörer auch sagen, dass dein Freund wieder gesund wird und dass er es schafft. Dass das jetzt eine ganz schwere Zeit ist, aber die ihr beiden überwindet. Danke dir. Alles Gute von Herzen. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Benjamin, 29. Hallo Benjamin. Hallo Domian. Ja, Benjamin, hallo. Hallo. Bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts, leg mal los. Um was geht's? Und zwar, mein Thema ist eigentlich... Ich habe eine Phobie, um genau zu sein, eine Erythrophobie. Was ist das? Also das heißt, also die Angst gegen das Erröten. Da, Das habe ich nicht verstanden. Die Angst? Gegen das Erröten. Gegen das Erröten? Genau. Also du hast Angst davor, rot zu werden in einer Situation. Ganz genau. Wirst du denn schnell rot? Ja, wie gesagt, das hat bei mir ungefähr, ja, seit 5 Jahren ungefähr, hat es angefangen, bei meiner Abschlussprüfung. Was hast du gemacht? Ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Ja. Und wie gesagt, bei meiner Abschlussprüfung hatte ich so, Angst und da habe ich mir zum ersten Mal also Camouflage mir besorgt. Mhm. Also so eine Art Puder. Also Optik. Make-up. Genau. Mhm. Und habe das aufgetragen und ich habe mich halt dadurch besser gefühlt. Also weil du Angst hattest, dass du während der Prüfung vor Aufregung rot wirst. Ganz genau. Oder wenn du irgendwas nicht gewusst hättest, dass du dann errötest. Genau, irgendwie eine peinliche Situation. Aber das heißt ja, dass vorher das Problem für dich schon bekannt war. Davor eigentlich habe ich das nicht so empfunden eigentlich. Davor wurde ich auch ab und zu mal rot, aber... Aber wenn man sich schon Schminke kauft für eine Prüfung, dann ja, ist das ja schon als Problem sehr präsent, sonst würde man das ja nicht machen. Ja. Wie gesagt, das hat halt so angefangen und mit der Zeit wurde es halt immer irgendwie stärker. Meine Angst wurde stärker und ich habe früher war es einmal die Woche und danach war es zweimal in der Woche und in letzter Zeit mache ich das jeden Tag. Also wenn ich morgens zur Arbeit gehe, bevor ich, zur Arbeit gehe, schminke ich mich. Ach so. Und abends, wenn ich dann kurz vorm Schlafen gehen, schminke ich mich wieder ab. Jeden Tag? Jeden Tag. Und du arbeitest im Einzelhandel? Nee, ich arbeite inzwischen im Krankenhaus. Als was? Als Patiententransport. Ach so. Und hat dich schon mal jemand darauf angesprochen, dass du geschminkt bist? Nee, eigentlich so, außer vielleicht mal eine Kollegin, dass ich ein bisschen blass wäre. Hm. Achso, du schminkst dich dann weiß oder wie, hell, nicht ja, weiß? Ja, so ein bisschen, ja, hell. Und die Schminke ist so dick, dass man das nicht sieht? Genau, also allein bloß der Gedanke, also dass ich ja weiß, dass ich das aufgetragen habe. Ach, das wenn, schützt dich schon, ne? Genau, wie eine Maske ist das. Wenn ich irgendwie in eine peinliche Situation komme, ist mir das dann egal. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ich habe ja auch meine Schminke, meine Fernsehschminke hier aufgetragen. Ich weiß gar nicht, ob man das nicht dadurch doch sehen würde, wenn ich rot würde. Ich weiß es nicht. Gut, wie gesagt, bei mir, es hat mich jetzt, wie gesagt, auch so vielleicht eine Kollegin jetzt keine irgendwie drauf angesprochen, ob ich jetzt geschminkt wäre. Was hast du denn oder planst du denn dagegen zu tun? Also ich hatte im Mai schon einen OP-Termin eigentlich. Ein OP-Termin? Genau. Also ich wusste das vorher auch nicht, dass es eine OP gibt. Ich habe mich da schon mal im Internet ein bisschen... Ja, jetzt wo du sagst, ich habe es auch irgendwann mal gelesen, ganz verschwommen kommen mir die Erinnerungen. Was operiert man denn da und wo operiert man? Also da wird bestimmte Nerv abgeklemmt. Im Gesicht irgendwas? Nee, nicht im Gesicht, sondern im Brustbereich. Ach so. Genau. Ach so. Das wird also unter Vollnarkose gemacht. Ist das eine komplizierte Operation? Eigentlich weniger, hat der Arzt gemeint. Eigentlich ist es da... Benjamin, ja? ich will mal eben das noch schnell sagen, weil die Sendung ja gleich vorbei ist. Ja. Sicherlich, wenn alle Stricke reißen, sind Operationen in welchem Bereich auch immer durchaus okay. Ja. Aber vielleicht wäre dieses doch erstmal ein Thema für einen Therapeuten. Das ist ja ein seelisches Problem, dass du errötest, dass du dich schämst. Ja. Ich habe auch im November, wie gesagt, jetzt einen Termin, auch beim Psychiater. Ja. Aber wie gesagt, ich bezweifle, ob das irgendwie was bringt. Naja, erstmal versuchen und dann kann man immer noch sehen. Genau. Ich will es auf jeden Fall versuchen. Auf jeden Fall ist das für dich ein ganz lebenseinschränkendes Problem. Ja. Lebensbelastendes Problem. Ganz genau. Also ich habe, wie gesagt, nur der Gedanke dran, dass ich kein Camouflage habe. Benjamin, meine Sendung ist gleich rum. Wir legen mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke. Bis gleich. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Malte Emels und Mandy Pietschmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.